So, das ist die letzte Ausgabe der MMA Radio UFC News Berlin Spezial. Ja, natürlich, mit den News geht's weiter und auch mit MMA Radio. Aber was Berlin angeht, sind wir durch. Und ich muss sagen, das Event hat, glaube ich, nicht nur mich begeistert in der Halle, sondern relativ viele Leute auch an den diversen TV-Bildschirmen waren sehr zufrieden mit der Fight Night in Berlin. Die UFC war sehr zufrieden. Alles, was man so von Leuten, die da irgendwas zu sagen haben, gehört hat, war man wirklich mehr als zufrieden mit der ganzen Berlin-Geschichte. Und dafür spricht auch, dass man am 23.05.2015 wiederkommen möchte. Es sieht sehr danach aus, dass wieder die O2 World in Berlin der Veranstaltungsort sein wird. Das ist jetzt noch kein bestätigter Termin, aber das ist ein anvisierter Termin und auch oder der Termin wurde auch so öffentlich kommuniziert gestern bei der Pressekonferenz. Sprich, das ist jetzt hier nicht eine Vermutung von mir, sondern die UFC will am 23.05.2015, ich sage es gleich nochmal dazu, zurückkommen nach Deutschland und wieder Berlin besuchen. Ja, Gary Cook hat gestern bei der Pressekonferenz wirklich nur Positives über das ganze Event zu sagen gehabt und vor allem natürlich auch über die Berichterstattung in Deutschland. Da waren sie, glaube ich, auch sehr zufrieden, wie das ablief. Und dazu komme ich übrigens gleich noch. Es gibt da nämlich noch interessante Neuigkeiten, unter anderem in Sachen TV-Deal. Aber eins will ich vorneweg noch kurz schieben, damit ihr es mal ungefähr einordnen könnt. Über 8000 Leute waren gestern in der Halle. Und sie sah wirklich gut gefüllt aus. Es gab zwar hier und da ein paar freie Plätze, ganz klar, ausverkauft war es nicht, aber insgesamt sah es gut aus. Die Stimmung war hervorragend. Also dieser Nick Heinkampf gegen True Dober, das war schon Gänsehaut-Feeling, als dann die letzte Minute in der dritten Runde anbrach und das Publikum stand und nur noch geklatscht hat und geschrien hat. Das war wirklich phänomenal. Und wenn man dann auch nochmal oder man muss eigentlich Nick dann auch nochmal loben, wie er die Crowd, wie er das Publikum nochmal animiert hat, da UFC zu chanten. Und er hat auch später erklärt, dass genau das sein Ziel war, dass die Offiziellen der UFC hier sehen, dass die deutschen Fans einfach die UFC in Deutschland haben möchten und dass das hier ein großer Sport ist und werden kann. Das war sehr, sehr gut gemacht von Nick und es war mit Sicherheit der Höhepunkt dieser Kampf des Abends. Leider kein Fight of the Night. Es gab überhaupt keinen Fight of the Night. Das fand ich auch schon merkwürdig. Ist mir so auch noch nie untergekommen. Stattdessen hat die UFC viermal Performance of the Night vergeben. Und über $50,000 können sich Gegard Mousasi, CB Dolloway, Magnus Sedenblatt und Niklas Bäckström freuen. Bei Bäckström muss ich euch sagen, falls ihr die Pressekonferenz nicht gesehen habt, als Gary Cook das dem guten Magnus mitteilte, Niklas mitteilte, ist er total ausgeflippt. Also der ist rumgesprungen, hat geschrien, hat gelacht, hat sich gefreut, hat später noch erzählt, dass er seiner Freundin noch Geld für die Miete schuldet und auch überhaupt nie Geld hatte und sich jetzt erstmal eine PlayStation 4 kaufen will und einfach das Geld ausgeben will. Unheimlich sympathischer Typ. Das war auch gestern eines der Highlights bei der Pressekonferenz. Allein deswegen lohnt es sich, die auch nochmal anzugucken, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Sehr sympathischer Typ mit einer beeindruckenden Performance, aber das werdet ihr wahrscheinlich besser gesehen haben als ich, denn ich habe mich immer so in der Mixzone aufgehalten. Da bin ich mal kurz wieder rausgegangen, habe mir angeguckt, wie die Halle so drauf ist. Ich habe versucht, so ein bisschen was von allem mitzunehmen. Und es war spektakulär. Ich werde mit Sicherheit am Dienstag mit dem Chris da noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Und es gibt ja dann noch eine Extra-Folge, wo ich das alles nochmal so ein bisschen komprimiert zusammenfasse, was ich da jetzt in diesen 3 Tagen erlebt habe. Jetzt aber wieder zurück zu den News, denn darum soll es ja hier gehen. Ich habe es vorhin schon angekündigt, es gibt auch noch fernsehrelevante Neuigkeiten. Also solltet ihr euch fragen, wann man die UFC endlich wieder in Deutschland sehen kann, da gibt es wahrscheinlich in den nächsten 30 Tagen eine Antwort drauf. Das hat jedenfalls Gary Cook gesagt. Man befindet sich aktuell wohl in Verhandlungen oder in Gesprächen, sagen wir es mal so, mit 4 deutschen TV-Sendern. Und man peilt so einen Deal mit zwei deutschen TV-Sendern an. Also zwei sollen in Zukunft die UFC im deutschen TV übertragen. Klingt für mich nach so einer Pay-TV-Free-TV-Lösung. Sprich, dass zum einen Sky oder weiß ich nicht, was es sonst noch für Angebote gibt. Aber die meisten Kanäle muss man ja wahrscheinlich über Sky dann buchen. Dass Sky da was anbieten wird und dann tendenziell wird es wahrscheinlich dann sowas wie Sport 1 sein. Also ich kann es mir, ich bin sowieso sehr überrascht, dass es vier Sender sind, weil was soll das sein? Also Sport 1 steht da für mich zur Auswahl, dann einer der Sky-Spartenkanäle. Ich weiß nicht, Eurosport gilt ja als deutscher Sender, wahrscheinlich nicht. ARD, ZDF kann ich mir nicht vorstellen, RTL kann ich mir nicht vorstellen, Sat1 kann ich mir nicht vorstellen, ProSieben vielleicht noch. Beziehungsweise diese ProSieben Sat1 Media AG. Müssen wir mal abwarten. In den nächsten 30 Tagen soll es dann da Klarheit geben. Das hat jedenfalls Gary Cook versprochen. Was haben wir sonst noch, was wir mit einbringen müssen? Das mit Performance of the Night habe ich gerade angesprochen. Es waren sehr, sehr viele Leute auch in der Mixed Zone der Meinung, dass Nick Hein gegen Drew Dober der eigentliche Fight of the Night war. Also ich bin während des Kampfes Nick gegen Drew in der Halle gewesen, bin dann in die Mixzone gekommen und da war wirklich, ich will nicht sagen Aufruhr, aber die Leute waren richtig angetan von dieser Performance von beiden, weil es war einfach ein klasse Kampf. Also natürlich hatte kein spektakuläres Finish oder so, aber es ging hin und her, das Publikum war mit dabei, also es war eigentlich ein toller Kampf und eigentlich ist das für mich ein Fight of the Night. Warum sich die UFC jetzt da dagegen entschieden hat, keine Ahnung. Ich glaube auch Nick hat so ein bisschen damit gerechnet, dass er da den Fight of the Night abstauben kann. Jedenfalls hat das ein oder andere Interview klar gemacht. Apropos Interview, ich habe während der Veranstaltung einfach mal so einen YouTube-Dienst ausprobiert und habe mit dem iPad die deutschen Interviews mit Peter Sobotta und Nick Hein abgefilmt und dann hochgeladen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da auch noch bei unserem YouTube-Kanal mal vorbei surfen und euch das von mir erstellte Footage angucken. Dann gab es ja noch eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gab diesmal keine Sponsoren auf dem Octagon-Boden. Ist euch mit Sicherheit aufgefallen, denke ich mal, wenn ihr das Event gesehen habt. Der Bezug wurde versehentlich nach Brasilien verschickt. Also dadurch, dass die UFC zwei Events an einem Tag veranstaltet hat, gab es da wohl logistische Überschneidungen logischerweise und irgendeiner hat da einen Fehler gemacht. Dana hat gesagt, someone fucked up oder irgendwie so in der Art. Der Octagon-Bezug lag dann in Brasilien und Gott sei Dank hatte die UFC noch so einen Ersatzbezug dabei, was man wohl immer mit sich führt, damit eben in solchen Fällen überhaupt eine Veranstaltung stattfinden kann, weil das ist natürlich die Frage, wenn da wirklich der Bezug gefehlt hätte und man hätte keinen Ersatzbezug gehabt, was hätten die Jungs da von der UFC dann gemacht? Hätten sie dann... also es wäre wirklich interessant gewesen. Ich möchte gar nicht lange drüber nachdenken. Wie gesagt, guckt euch die Pressekonferenz an, da gibt's natürlich wieder viele interessante Aussagen der Kämpfer und auch von Gary Cook. Eine Aussage möchte ich trotzdem noch mal ganz kurz mit aufgreifen in dieser News-Ausgabe, weil ich sie für sehr interessant halt, nicht interessant, ich finde eigentlich, dass das eine sehr schöne Aussage ist, so muss man sagen. Ein sehr geknickter Marc Munoz saß nämlich vor mir bei der Pressekonferenz, man hat das richtig gemerkt, dass ihm diese Niederlage sehr zugesetzt hat und natürlich hat jemand die Frage gestellt, wie es mit seiner Karriere jetzt weitergehen würde. Er hat ja zweimal verloren, ist ja jetzt auch nicht der Allerjüngste, hat seinen eigenen Gym. Aber er hat gesagt, das war eine schwere Niederlage, aber es kommt nicht drauf an, wie oft du zu Boden gehst, es kommt drauf an, wie oft du nach Niederschlägen wieder aufstehst. Und genau das werde ich jetzt machen, hat Marc Munoz gesagt. Und das hat für viel Applaus bei der Pressekonferenz gesorgt und es waren einfach tolle Sätze. Also das ist an der Stelle jetzt ein bisschen schwer zu vermitteln, aber du siehst halt da einen geschlagenen Mann im wahrsten Sinne des Wortes. Und trotzdem ist dann, oder genau deswegen ist dann so eine Aussage auch ein Tick weit besonders. Also wenn er da sofort wieder die Kraft findet und sich motivieren kann, den ganzen Scheiß in Anführungsstrichen für seinen nächsten Kampf dann nochmal zu ertragen, weil das ist mir auch jetzt erst klar geworden, wie anstrengend diese Weight Cuts sind und so. Das kriegst du natürlich sonst, wenn du zu Hause am Fernsehen sitzt oder im Internet rumstöberst, gar nicht so mit. Aber wenn du die Leute dann vor Ort siehst und triffst und merkst, wie aus gezerrt die sind, wie anstrengend diese Weightcuts für die sind. Das, ja, kann man sich fast nicht vorstellen. Also das ist wirklich hart. Und natürlich das ganze Training, davon möchte ich überhaupt nicht sprechen. Also das ist natürlich auch unfassbar hart. Und wenn du dann in den Kampf gehst und nach 3-4 Minuten submitted wirst, ja, kann man sich schon mal die Frage stellen, warum quäle ich mich eigentlich so? Vor allen Dingen, wenn man noch andere Optionen im Leben hat, die ja ein Marc Munoz offensichtlich hat. Ja, das war im Endeffekt die letzte News-Ausgabe. Viel mehr ist ja nicht passiert. Ich habe natürlich jetzt noch nicht allzu viel von Brasilien mitbekommen. Die Ergebnisse sehr wohl, aber jetzt keine Neuigkeiten. Ich denke mal, wir werden es so machen, dass ich am Samstag nächste Woche wieder eine News-Ausgabe aufnehme. Dann natürlich in der gewohnten Manier, sprich, es wird über alles Mögliche gehen. Ihr kennt das ja. Am Dienstag wird es die Ausgabe mit Chris und mir geben, ab 20 Uhr live mmaradio.de/live. Da haben wir uns im Endeffekt haben wir uns da wirklich an die alte klassische Regel gehalten. Keep it simple. Ja, ich möchte mich wieder bei euch bedanken, natürlich für das reichliche Downloaden. Also es ist wirklich so gewesen, dass mich der Typ angerufen hat, der für unseren Server zuständig ist und gesagt hat, Traffic ist ein bisschen hoch. Also vielen Dank für alle, die sich das hier angehört haben. Deswegen macht man es dann doch auch ein bisschen, damit der ein oder andere mal zuhört. Aber hauptsächlich mache ich es für mich, damit ich dann später nochmal nachhören kann, was ich da eigentlich erlebt habe, weil hat es schon so ein bisschen ein Drance-Gefühl dabei. Also ich bin definitiv kein Journalist oder so ein Scheiß. Ich bin einfach auch nur ein UFC-Fan, der die Möglichkeit hatte, das Spektakel einfach von hinter den Kulissen mal mitzubekommen. Und ja, alles, was ich dann zurückgeben kann, ist im Endeffekt darüber zu berichten und euch so ein bisschen mitzunehmen. Da gibt's dann nochmal die Extra-Folge, wo ich darauf ein bisschen, denke ich mal, genauer eingehen kann. Dennoch trotzdem für die vielen Downloads und auch Retweets und die diversen Kommunikationswege, die wir da miteinander immer wieder bestreiten. Also das macht viel, viel Spaß mit euch. Und bevor ich jetzt noch anfange zu heulen, sage ich Tschüss und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.